Erster, das ist ein Lied von David. Ich singe für Jahwe. Ich singe von Liebe und von dem, was richtig ist. Zweiter, ich will ein gutes Leben führen. Wann kommst du zu mir? Ich bin ehrlich in meinem Haus. Dritter, ich sehe keine schlechten Dinge an. Ich hasse böse Taten. Ich mache nicht mit. Vierter, ich will nicht falsch denken. Ich will nichts Böses tun. Fünfter, wer schlecht über andere redet, muss gehen. Stolze Menschen mag ich nicht. Sechster, ich suche treue Menschen im Land. Sie sollen bei mir wohnen. Ehrliche Menschen arbeiten für mich. Siebter, wer lügt, darf nicht in meinem Haus wohnen. Ich will keine Betrüger sehen. Achter, jeden Morgen schicke ich die bösen Leute weg. In der Stadt von Jahwe gibt es keine schlechten Menschen.